Erst früher gab es einen Ort für Gottesdienst. Dieser Ort war wie ein Zelt. Zweiter in dem Zelt waren ein Licht, ein Tisch und Brot. Dieser Teil vom Zelt war ein heiliger Ort. Dritter hinter einem Vorhang war noch ein Raum. Dieser Raum war der allerheiligste Ort. Vierter dort war ein goldener Altar und eine Kiste. In der Kiste waren Gold, Essen und ein Stock. Fünfter über der Kiste waren Engel. Sie beschützten den Ort. Sechster, die Priester gingen jeden Tag in das erste Zelt. Sie haben dort gearbeitet. Siebter, aber nur der wichtigste Priester durfte in das zweite Zelt gehen. Das war nur einmal im Jahr. Er brachte Blut mit, für sich und für die Fehler der Menschen. Achter, Gott wollte zeigen, dass der Weg zu ihm noch nicht frei war. Das erste Zelt war noch da. Neunter, das Zelt war wie ein Bild. Es zeigte, dass die Opfer nicht perfekt waren. Sie konnten die Menschen nicht ganz reinmachen. Zehnter, es ging nur um Essen, Trinken und Waschen. Das waren Regeln für den Körper. Sie galten nur bis zu einer bestimmten Zeit. Elfter, aber dann kam Jesus. Er ist unser Hohepriester. Er ging durch ein besseres Zelt, das nicht von Menschen gemacht ist. Zwölfter, Jesus brachte nicht das Blut von Tieren. Er brachte sein eigenes Blut. Er ging einmal für immer in den heiligen Ort und hat uns gerettet. Dreizehnter, das Blut von Tieren konnte den Körper reinmachen. Das war gut. Vierzehnter, aber das Blut von Jesus ist viel besser. Er hat sich selbst Gott gegeben, ohne Fehler. Sein Blut macht unser Herz rein. Wir können jetzt Gott dienen. Fünfzehnter, Jesus ist der Vermittler für einen neuen Bund. Er ist gestorben, um uns von unseren Sünden zu befreien. Jetzt können wir das ewige Leben bekommen. Sechzehnter, wenn jemand etwas verspricht, muss er sterben, damit das Versprechen gültig ist. Siebzehnter, das Versprechen gilt erst, wenn die Person tot ist. Solange sie lebt, ist es nicht gültig. Achtzehnter, auch der erste Bund brauchte Blut, um gültig zu sein. 19. Moses hat dem Volk alle Regeln gesagt. Dann nahm er Blut von Tieren, Wasser und Wolle. Er besprengte das Buch und das Volk damit. 20. Er sagte, das ist das Blut für den Bund. Gott hat diesen Bund mit uns gemacht. 21. Er besprengte auch das Zelt und alle Dinge darin mit Blut. 22. Fast alles wird mit Blut reingemacht. Ohne Blut gibt es keine Vergebung. 23. Die Dinge im Himmel mussten auch reingemacht werden. Aber für den Himmel selbst braucht man bessere Opfer. 24. Jesus ist nicht in ein Zelt gegangen, das von Menschen gemacht ist. Er ist in den Himmel gegangen. Er ist jetzt vor Gott für uns. 25. Er muss sich nicht oft opfern. Der Hohepriester ging jedes Jahr in das heilige Zelt mit fremdem Blut. 26. Sonst hätte Jesus oft leiden müssen, seit die Welt gemacht wurde. Aber jetzt ist er einmal gekommen, um die Sünde durch sein Opfer wegzunehmen. 27. Jeder Mensch muss einmal sterben. Danach kommt das Gericht. 28. So ist es auch mit Jesus. Er wurde einmal geopfert, um die Sünden von vielen wegzunehmen. Er wird wiederkommen, ohne Sünde. Er kommt für die, die auf ihn warten, um sie zu retten.